Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 28, 2010. Heiße Sachen. In der Tat, heiß ist hier alles, ja. Mein Zimmer glüht, 30 Grad, ich werde hier wahnsinnig. Also wenn ihr irgendwelche Stöhn-Echtsgeräusche hört, dann dürft ihr euch nichts dabei denken. Das ist dann der Rio, wie er hier in der Sauna in Anführungszeichen Studios gegrillt wird, ja, furchtbar. Naja, was soll's. Andere haben es zu kalt. Mir ist es eigentlich regelmäßig zu heiß hier. Nun denn, also, was haben wir diese Woche? Erstmal eine Bekanntmachung, und zwar jawohl, der Android-Podcast wird jetzt starten, definitiv am Sonntag, den 18.07.2010. Also Leute, ja, merkt's euch, wenn ihr Android-Fans seid und ihr nur deswegen in der Rios-Wochensicht hier reinhört, dann lasst euch gesagt sein, alle Android-Themen werden in den neuen Podcast, den Endcast, ausgelagert, der eben Sonntag, 18.07. startet. Und zwar um 15 Uhr wird live auf Ustream das Ganze gesendet, sagen wir es mal so. Und dann gibt es natürlich wie immer, wie jetzt auch hier, eine Aufzeichnung dann danach im Podcast, im Netcast-Stream. Übrigens auch nochmal das Ganze Podcast Netcast, das hat vielleicht einige irritiert. Podcasts gibt's nicht mehr. Es gibt bei mir nur noch Netcasts, ja. Ihr könnt euch mal im Internet informieren, was damit auf sich hat. Also Netcasts sind im Prinzip das gleiche wie Podcasts, aber eben sagen wir mal so von der Ausdrucksweise her ein bisschen offener. Und auch nicht mit nicht bedroht durch eine Firma, eine bestimmte. Ja, okay. Also Netcast. Und dieser Endcast, startet eben, wie gesagt, am nächsten Sonntag. Und hoffentlich hört ihr alle rein. Denn die Rios Wochensicht wird dann so ziemlich Android-frei werden. Ich werde es mal vielleicht mal nicht vergreifen können, ein paar Sätze dazu zu sagen. Aber diese Woche hier, da habe ich noch ein bisschen was. Zwar geht es da um den Marketplace und eine Applikation, die recht interessant ist. Doch dazu komme ich dann noch. Ich habe es ja schon gesagt, also hier, ne, Schweiß ohne Ende, ich triefe, ja, seid froh, dass es hier keinen Geruchsnetcast gibt, sonst würdet ihr jetzt wahrscheinlich alle von den PCs fallen, so schwitzig gerade, ja. Ich brauche eine Klimaanlage, nein, um Himmels Willen, keine Klimaanlage, so eine Klimaanlage ist nämlich auch so ein richtiges Klimavernichtungsmittel, zumindest für draußen dann. Wenn die Wohnung schön kühl ist, das Klima wird es dann eben nicht. Da sind noch ein paar andere Faktoren. Ja, also klar, Energiesparen. Ja, dann vegan, vegetarisch ernähren. Ja, es spart auch jede Menge CO2 an. Mehr vielleicht sogar noch als das Einschränken von, oder eigentlich ganz sicherlich mehr als das Einschränken von Elektrizitätsverbrauch. Ich muss noch einen dritten Podcast machen, ja, über alternative Lebensweisen, ja. Ich versuche das hier immer in die Sendung so reinzubauen, aber das ist halt schwierig, so ein Tech-Podcast, ne. Deswegen versuche ich es heute erstmal nicht, das mit dem Vegan und Vegetarisch nur so am Rande erwähnt, Energiesparen ist wichtig und ja, und Computer sind da eigentlich mit einer der schlimmen Verursacher, zumindest im privaten Bereich, denn ich glaube, nichts frisst so viel Strom im privaten Bereich wie eine gute Computeranlage. Das zählt natürlich nicht für, ja, sag ich mal, kleinere Systeme, Laptops und so weiter, die sind extrem stromsparend, wenn man es mal vergleicht. Nein, die Desktop, die Gamer-PCs, das sind die, die hauen hier wirklich, um es mal sozusagen voll rein, ja. 1000 Watt Netzteile für eine vernünftige Grafikkarte ist da gang und gäbe. Eine Grafikkarte ist oftmals nicht genug, da müssen schon zwei rein. Ja, das ist echt schlimm. Man verpulvert da wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, die Energie in seinem Rechner. Und das kostet natürlich auch jede Menge Kohle. Und das meine ich nicht jetzt CO2 mit der Kohlenkraftwerke, obwohl das vielleicht auch stimmt, sondern euer Geld in der Tasche. Ja, nimmt dadurch ab. Ihr könnt es euch leisten, aber die Natur, die kann es nicht leisten, dass wir keine Energie sparen und darauf achten, denn die Meldung, die diese Woche drin war in der Tagesschau auf tagesschau.de zu lesen war, das Eis schmilzt in Rekordzeit in der Arktis und das ist alles andere als lustig, denn die Ausdehnung des Eises im Juni hat mit durchschnittlich 10,87 Millionen Quadratkilometern also einen riesen Schrumpfungsprozess erlebt und zwar auf Rekordmaß. So meldet das Schnee- und Eisdatenzentrum NSIDC im US-amerikanischen Boulder. Ja, genau. Und das ist schon ziemlich, so würde ich mal salopp sagen, krass, was da abgeht. Also der bisherische Rekord Rückgang war im Juni 2006 gemessen worden und der war 190.000 Quadratkilometer größer gewesen. Ja. Aber das heißt, es ist schon ziemlich nah dran und eins steht fest, das Eis der Arktis erholt sich nicht. Das schließen die deutschen Forscher jetzt eben aus diesen Prognosen für die diesjährige Entwicklung. Und ich weiß, ich komme jetzt von der Hitze darauf zurück, aber um es nochmal zu sagen, also die Hitze an einem bestimmten Ort oder die Kälte an einem bestimmten Ort hat überhaupt nichts zu sagen zum Thema Klimawandel an sich, denn das sind unrelevante Informationsdaten. Man muss die globale Wetterlage sehen und die globale Durchschnittstemperatur. Und die Jungs, die ist am Steigen, Jungs und Mädels. Ja, hätte ich fast die Mädels vergessen. Nein, nein. Die ist am Steigen. Und ob das jetzt nur von Menschen gemacht ist oder nicht, das möchte ich jetzt hier einfach mal dahingestellt sein. Aber ich kann nur hoffen, dass es von Menschen gemacht ist, denn dann könnten wir jetzt noch was dagegen unternehmen. Ansonsten wird nämlich wohl unser, ja, ich sag's mal deutlich, unser Arsch wohl bald tatsächlich auf Grundeis sitzen. Denn so diese Klimaerwärmung, wer denkt, daran bleibt, da muss ich leider sagen, nein, das wird's nicht sein, denn bisher in der Geschichte der Erde gab es immer nach einer sehr starken Erwärmungsphase. Übrigens keine Erwärmungsphase war so stark wie die jetzige. Gibt es danach eine Eiszeit. Ja, und warum das so ist, da streiten sich jetzt auch die Wissenschaftler darüber. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel drüber sagen. Nur Tatsache ist, wenn wir das nicht aufhalten können, dann werden unsere Kinder bald, oder was heißt bald, dann werden unsere Kinder jedenfalls in einer ganz anderen Welt leben wie wir. Die Nordhalbkugel wird dann größtenteils unter Eis sein. So viel steht fest. Gut, so, Panik habe ich jetzt genug verbreitet. Ihr schaltet jetzt wahrscheinlich alle sofort den Rechner aus, hört nicht mehr den Podcast, denn das kostet ja Energie. Und ja. Ich würd mal sagen, ehrlich, also wenn ihr das jetzt wirklich tun würdet, um Energie zu sparen, dann fände ich das cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich bin unabhängig von Zuhörerzahlen. Ich freue mich allerdings, wenn ihr zuhört. Und wenn man es eben auf vernünftige Weise macht, zum Beispiel mit Energiesparenden, das Computersystem, Laptops beispielsweise, da geht das. Aber vielleicht ist da wirklich die Industrie ein bisschen mehr gefragt, hier Computer zu produzieren, die weniger Strom brauchen. Oder man muss es wirklich so machen, dass das bald Kilowattstunde Strom ist, so teuer wie ein Liter Benzin, und dann, ja, dann wird schon gespart. Das kann man natürlich nicht machen, klar, weil dann eben die technische Entwicklung auf der Strecke bleiben würde und wir würden in die Steinzeit zurückkatapultiert werden. Deswegen muss man ein gutes Mittelding finden, ist gar nicht so einfach. Gut, so viel zu dem Thema. Ich wollte es erwähnen. Das Eis schmilzt. Bei mir hier auch, wenn ich denn welches hätte. Aber hier wird es wahrscheinlich noch stärker schmelzen. Eine heiße Sache auf jeden Fall. Und so geht's hier gleich weiter. Genau. Aber diesmal nicht mit Umweltthemen, nein. Sondern mit was ganz anderem, mit einem ganz anderen heißen Eisen, nämlich der Internetzensur. Oh, jetzt, wer jetzt China denkt, total falsch. Total falsch. Zensiert wird nämlich, ja, in verschiedenen Ländern, wo man das gar nicht vermuten würde. Und das Schlimme ist, die Länder, ja, sagen wir, von denen wir abhängig sind und auch unser Land selbst versucht, die Zensur weiter voranzutreiben. Ja, mit immer neuen Gesetzen, wo man einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann. Und so ist jetzt auch in Australien ja eine Riesenkampagne angelaufen. Da will so ein, ich glaube, Minister, das ist dieser Conroy da, ja, der will halt ein Internetfilter, und zwar ein Zwangsinternetfilter. Das heißt, das komplette Internet muss gefiltert werden in Australien. Ja, also China lässt grüßen, das ist dann die große Firewall von Australien. Und ja, die Welt ja, sieht das nicht ganz so schlimm, weil, ich meine, Australien ist ein demokratischer Staat, ja, da wird schon keine Information zurückgehalten, ja, die irgendwie politisch sind. Nein, das ist doch ganz klar. Und es ist noch nie ein System missbraucht worden, wenn es denn mal installiert wurde. Das ist noch nie passiert in der Politik. Nein, nein, nein, nein, nein. Und ja, also man, China, Australien stellt sich dann auf dieselbe Stufe wie China. Im Gegenteil, vielleicht sogar noch eine Stufe unten drunter, weil China gibt klar vor, was ihr Interesse ist, nämlich das Staatsinteresse zu schützen. Aber hier in Australien wird, wie auch anderswo, auch bei uns in der Welt, eben nicht klipp und klar gesagt, wir wollen das machen, weil wir die totale Kontrolle über das Internet haben wollen und wir auch eingreifen wollen, wenn zu viele Leute meinen, sie müssten das schreiben, was sie denken. Das, was sie denken, ist schädlich für uns. So, das ist nämlich die Realität. Und nein, bei uns und in Australien wird dann eben mal wieder die Missbrauchsopfer, die ja, sagen wir schon, die Ärmsten, in der ganzen Geschichte hier, nämlich die Opfer von Kindesmissbrauch, die werden dann hergenommen, nochmal missbraucht für sowas. Ja, um dann eben solche Zensurvorschriften, ja, hier durchzusetzen. Dann werden Bilder in die Kamera gehalten, wo andere wegen dem Besitz in den Knast kommen, ja, werden dann schön in die Kamera gehalten, um der entsetzten Menschheit zu zeigen, wie grausam das ja ist dort im Internet, ja, und wie schlimm das Internet doch ist. Und da muss man jetzt endlich mal was dagegen tun. Und schließlich muss das Internet kontrolliert werden. Es ist ja auch kein rechtsfreier Raum, genau. Und ja, aber ich muss mal sagen, mittlerweile macht es den Anschein, als ob man das Internet mehr so Richtung total überregelter Raum machen will, dass man also im realen Leben, ich würde sagen, das ist fast schon so, mehr Rechte hat als im Internet. Ja, und das, ich meine, die Welt wird halt kleiner, ja, die sozialen Netzwerke, sage ich mal, jetzt im menschlichen Sinne, nicht im elektronischen Sinne, die werden halt größer dadurch, ja. Heute genügt es nicht mehr, wenn ich ein Familienalbum habe und das fünf Leute, fünf Bekannten zeige, ja, oder der Familie, sondern heute wird ein Familienalbum oftmals ins Internet gestellt und dann sind die Bilder online. Wenn ich dann sowas höre, wie zum Beispiel so ein Google-Gesetz, ja, ist auch sowas, wo dann aber nicht eine Firma speziell erwähnt ist, ja, sondern eben dann halt gesagt wird, dass zum Beispiel Mieter und Vermieter oder ja, Vermieterrechte haben zum Beispiel zu unterbinden, dass ein Gebäude kenntlich ist, ja, und das muss man dann Erlaubnis haben, um ein Gebäude zu fotografieren. Da greife ich mir den Kopf und sag mal, ist jede Realität verloren gegangen? Muss ich jetzt, wenn ich meine Fotos im Familienalbum besitze, alles rausretuschieren? Kann ich dann bald nur noch die Gesichter von mir erkennen lassen? Nein, es gibt auch hier, gab es bisher gesetzliche Regelungen, ja, zum Beispiel, wenn ich ein Bild mache und das Bildmotiv, ja, ist auf etwas anderes bezogen, zum Beispiel ich stehe da, Hintergrund sind drei, vier andere Personen und die sind auf dem Bild drauf, dann muss ich die nicht wegretuschieren. Wer das nicht glaubt, der kann das gerne nachlesen, solange es das Gesetz in dieser Form noch gibt. Es ist so, alles andere ist natürlich auch Unsinn, Dummfug und würde die Demokratie, die freie Meinungsäußerung und das freie Verbreiten von Wort, Schrift und Bild ad absurdum führen. Ganz einfach. Und deswegen konnte man das auch bisher ganz einfach so machen. Und wenn es wirklich so ein Gesetz, ja, dieses, ich sag's immer, Anti-Google-Gesetz ist sowieso schon schlimm genug, ja, aber wenn das auf den, wenn das tatsächlich aktiviert würde, sage ich mal, oder wenn das verabschiedet würde, dann hätten wir ein riesengroßes Problem. Fotografen könnten dann ihren Beruf größtenteils an Nagel hängen, ja, weil sie für jeden Mist, ja, bräuchten sie eine Genehmigung. Nein, auch Personen, wie zum Beispiel, jetzt, wenn man das kommerziell nimmt, ja, das ist ja auch klar, wenn zum Beispiel ein Fernsehteam mal wieder einen Bericht bringt von der Fußgängerzone, bla bla bla, ja, habt ihr da gesehen, dass die alle Leute rausretuschiert wurden? Ich meine, hallo, das kommt im Fernsehen, das sind Millionen von Menschen, ARD, ZDF, okay? Und wenn die jetzt alles rausretuschieren müssten, ja, dann könnte man die Reportagen gleich in den Mülleimer werfen, weil das einfach nur noch ein Pixelmasse wäre. Ja. Dann dürfen auch noch Gebäude nicht gezeigt werden. Die muss man ja auch noch rausretuschieren. Was hat man dann am Schluss noch? Müssen die dann von jedem Einzelnen, der auf dieser Fußgängerzone rumgelaufen ist und zufällig hier in diese Kamera reingelaufen ist, müssen die dann alle was unterschreiben? Das würde sich gar nicht regeln lassen. Das heißt, im Prinzip könnte man nur noch Filmaufnahmen machen, Interviews machen, wenn man alles absperrt vorher, damit da keine Leute reinkommen. Ja. Und noch alle von allen Vermietern noch hier die Einverständniserklärung unterschreiben lässt, dass man das Haus von ihnen zeigen kann. Also muss ich doch sagen, fuck off, ja, ganz einfach. Was soll das? Hey, wir leben in einem freien Land und damit muss man eben auch rechnen, dass man auch auf Bildmaterialien erscheinen kann. Ja, das zählt auch für Privatpersonen, ja, auch wenn es vielleicht einigen nicht passt. Aber es zählt insbesondere für Gebäude. Wir leben in einem freien Land. Diese Gebäude stehen in einem freien Land und haben sich deswegen auch diesen freien demokratischen Richtlinien zu unterwerfen. Ganz einfach. Und ich fasse es immer noch nicht, dass das überhaupt eine Grundlage ist für eine Diskussion. Ja? Also unfassbar, was da wieder abgeht. Australien, um wieder darauf zurückzukommen, da hat sich dann in letzter Zeit doch eben Widerstand geregt, trotz der massiven Propaganda, die da betrieben wurde von der Regierung. Und jetzt kommt das Ganze so ein bisschen ins Stocken. Ja, aber vom Tisch ist es eben noch lange nicht, weil, und das sagt er jetzt mittlerweile auch ganz unverblümt, dieser Conroy, der sieht eben da keinen Sinn drin, wenn jetzt auch die Provider sagen, ja, Kinderpornografie wird freiwillig von den Providern gesperrt. Das reicht dann ihm halt eben auch nicht. Es soll nur etwas transparenter zugehen und die Liste der verbotenen Seiten sollen aber trotzdem dann weiterhin geheim bleiben, ja. Von der sagen, ne? Jetzt hab ich schon ein paar Worte gesagt, wo nicht ganz okay sind. Jetzt sage ich gerade noch eins, ja, Bullshit, sage ich dazu, ja, ganz einfach. Wie kann man sowas nur ernsthaft überhaupt als Politiker sagen? Ja? Damit macht man sich doch lächerlich, aber offenbar wirkt halt auch da die Propaganda. Ne? Man hält dann eben auch hier mit diesen Missbrauchopfern, ja, die tut mir dann wieder vorschicken praktisch oder missbraucht sie eben dazu, um den Leuten zu sagen, ja, wir müssen doch was dagegen tun, wir müssen doch was dagegen tun. Ja. Und ja, und was dann dagegen getan wird, ist Zensur. Ob das dann letztendlich was hilft oder nicht, das interessiert offenbar da keinen. Ja, Hauptsache, man hat eben wieder ein neues Mittel, um das Internet abzudämmen. Ich kann ehrlich gesagt die Regierungen insoweit verstehen, weil es wird durch das Internet wird zunehmend die Macht aus der Hand der Regierenden genommen. Wie so ein schöner Spruch sagt, Wissen ist Macht, ja? Und dank des Internets hat man eine Unmenge von Wissen, ja? Jederzeit zur Hand. Man kann sogar noch selbst, ja, mitmachen, selbst seine Meinung äußern, und zwar nicht nur an ein paar Leuten am Stammtisch, sondern man kann es auf einmal der Weltöffentlichkeit zugänglich machen, wenn man Englisch spricht. Okay, nein. Aber die Gefahr ist natürlich dann klar für die Regierung. Man kann die Leute nicht mehr so leicht mit Lügen abspeisen. Was schon seit eh und je, seit es Regierende gibt, wird das so gemacht. Ja. Nicht umsonst gibt es eben Geheimhaltung und so weiter. Und nicht selten ist es eben so, dass so Geheimhaltungen im Internet dann auf einmal aufgedeckt werden. Ja. Ich sag nur wikileaks.org. Ja. Das werden wir vielleicht noch als Thema nächste Woche haben, weil denen scheint es nicht ganz so gut zu gehen momentan. Aber WikiLeaks ist zum Beispiel so ein Beispiel, das zeigt, dass auch geheime Informationen, ja, im Internet nicht länger immer verborgen werden kann. Ja. Übrigens, die 10 russischen Spione in Anführungszeichen, ja, die sind jetzt schon wieder in Moskau, ja, ausgetauscht gegen, ich glaube, 4 US-amerikanische Spione in Russland. Und naja, ist mir egal, was mit dem passiert. Hauptsache die Anna Chapman, ja, die ist auch sicher in Moskau gelandet. Puh, ich dachte schon, die würde elendig in Guantanamo Bay verrecken. Aber naja, gut. Jetzt ist in Sicherheit die Anna. Ja, vielleicht sehen wir alle weiterhin noch Bilder von ihr in Facebook und auf Twitter oder so, ja, ich würde es mir jedenfalls wünschen. Ich hab einen Kommentar geschrieben zu einem Artikel, ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Wenn Anna Chapman auf der anderen Seite ist, dann bist du auf der falschen Seite. Okay? Also, die Frau ist episch, ja. Episch, sag ich nur. Nun gut, also, dieser Conroy in Australien schießt da quer, spinnt total, ja. Und jetzt, was soll gemacht werden? Soll auf den Weg gebracht werden, sagen die einen, die anderen sind halt hier massiv dagegen. Halt euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie das aussieht, ja. Ein Satz vielleicht noch: begründet wird das Ganze ja, warum das eingeführt werden soll, eben mit dem Jugendschutz, ach was, ne? Und gesperrt werden sollen Seiten eben dann mit Kinderpornografie. Ja, klar, also das Übliche, ne? Richtig so, ja. Man sperrt die einfach, aber man macht die nicht weg. Das ist ja viel praktischer, ja. Ja. Dann, wenn man etwas nicht sieht, dann interessiert es auch keinen. Wie heißt es? Was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. Also einfach Kinderpornografie aus dem Internet weg. Ja, und dann interessieren die Missbrauchsopfer auch wirklich keinen mehr. So, die sexuelle Gewaltdarstellung, ja, was immer das auch heißt, ja, Aufrufen zum Terrorismus und Anleitungen zum Drogenkonsum oder zum Begehen von Straftaten. So, jetzt kann jeder das nur mal überlegen, was das heißt. Ja. Begründet wird die Internetzensur mit dem Jugendschutz, gesperrt werden sollen Seiten mit Kinderpornografie und sexuellen Gewaltdarstellungen. Aufrufen zum Terrorismus und Anleitungen zum Drogenkonsum oder zum Begehen von Straftaten. Gut, dann würde ich mal sagen, kann man das Internet abschalten? Ganz, meine ich. Ja, egal. Okay, und als nächstes kommen wir jetzt zu etwas mal Erfreulichem. Nachdem ich mir jetzt hier mein Adrenalinspiegel schon wieder nach oben gepumpt habe, ja, kommt jetzt ein kleiner Roboter, wo ich schon angekündigt habe, ja, und winkt mit dem Friedensfähnchen und sagt, hier, ich habe auch noch was zu sagen. Nein, ich habe keine Drogen genommen. Das muss die zu sein, ja. Der Android Marketplace, der explodiert gerade. Auch eine heiße Geschichte, ja, ja. Von wegen der Androids App Store, ja, der Marketplace genannt wird, ist so übel und so schlecht, ja, und furchtbar. Und da muss Google was unternehmen, ja. Was muss Google unternehmen, wenn die Vervielfältigungsrate der Apps, ja, das 15-fache jeweils beträgt. Also in einem Zeitraum, ja, A, B, haben sich die Android-Apps ver-15-facht. Ja. Bei einem Konkurrenten in demselben Zeitraum nur vervierfacht. Also, wer holt da jetzt auf? Und der Marketplace rennt momentan wie bekloppt. Ja. Man sagt jetzt, Achtung, Ende des Monats, 100.000 Apps, ja, und möglicherweise noch mehr sogar. Und ja, das bedeutet, der Marketplace ist akzeptiert, der Marketplace läuft gut, der Marketplace ist gut, so wie er ist, und das sehe ich auch so. Ja. Ich komme allerdings noch auf eine Applikation dann später zurück, die das Ganze eben an verschiedene Bedürfnisse anpasst. Auch wieder etwas, was bei der Konkurrenz nicht vorhanden ist. So. Puh. Und wo ist also die Hürde? Wo es noch wirklich noch Verbesserungsbedarf? Nicht in der Zensur von Apps, da ist wirklich kein Verbesserungsbedarf. Ja, was für den einen Spam ist, ist für den anderen cool, und genau das, genau der Grund, warum man sich ein Android holt. Ja, zum Beispiel die vielen Klingelton-Applikationen, die man sich dort laden kann. Ja, für die eine ist das furchtbarer Spam, ja, für die andere ist das eben, wie sagt man da, Urheberrechtsmissbrauch, und für wieder andere ist das der Grund, warum sie eben Android haben, nämlich sich Klingeltöne herunterzuladen zu, sag ich mal, entweder interessanten Preisen oder gar ganz kostenlos. Für mich sind Klingeltöne total uninteressant, ja, genau wie die vielen Bilder-Applikationen, aber was soll's? Also, ich meine, da kommt's halt auf die Interessen an, ne? Wenn ich nackte Mädels sehen will, dann bin ich auch gut bedient dort, ja. Also, was dort an Applikationen gibt für japanische Girls, auch nicht schlecht, ja. Aber das ist eben etwas, was mich persönlich jetzt überhaupt gar nicht interessiert. Aber deswegen tut man das dann nicht rauszensieren, sofern es eben legal ist, und das ist es, sondern man lässt es einfach und ignoriert das. Das ist eben mal der Preis der Freiheit, wenn man eben Möglichkeiten hat, Auswahl, ja, wer die Wahl hat, hat die Qual, und dann muss halt eben über andere Sachen hinweggehen. Man geht ja nicht in den Supermarkt und da sieht man, ja, 8 Produkte, davon sind 6 Stück der letzte Mist, ja, und 2 Stück sind gut, und dann entscheidet man sich von eines von den 2, ja, dann muss man sich selbst erstmal fragen, okay, warum finde ich jetzt diese 6 von 8 Produkten Mist, wenn die doch wirklich so extrem schlecht wären, warum sind die dann drin, wenn die eh keiner kauft? Stimmt, und deswegen steht es eigentlich dann fest, für die einen ist das schlecht, für das andere ist das schlecht. So, und dann braucht man sich darüber nicht aufzuregen. Und das macht auch keiner im Supermarkt. Er lässt einfach das, was er nicht will, links liegen und holt sich das, was er will. Ganz einfach. Und das andere kann man ignorieren. Und genauso funktioniert eben freie Marktwirtschaft. Ja, man hat einen Marketplace und da wird alles Mögliche angeboten. Und was man nicht will, ja, das muss man ja nicht nehmen. Ne? So sieht's aus. Allerdings, es gibt einen Schwachpunkt beim App Store, den ich persönlich jetzt empfinde, sehen andere vielleicht auch vollkommen irrelevant an. Und zwar, das ist die Bezahlweise. Das geht momentan über Google Checkout. Ich finde das ganz gut. Mache ich auch so, kein Problem. Aber ich sehe natürlich schon, dass es gerade in Deutschland, bei dem die Kreditkarte immer noch sowas wie, habe ich nicht, will ich nicht, ist mir zu unsicher, ja, das ist natürlich vollkommener Quatsch, aber es ist halt nun mal so und jeder muss ja selbst wissen, ob er eine Kreditkarte haben will oder nicht. Mittlerweile gibt es ja auch Prepaid-Kreditkarten, also das heißt, jeder kann eine Kreditkarte haben, wenn er denn will, wenn er wirklich will. Wenn er nicht will, sollte er aber trotzdem noch die Möglichkeit haben zu bezahlen. Und da ist eben die Schwierigkeit. Ja, was macht man jetzt? Wenn man das über Bankeinzug macht, das ist eigentlich nicht möglich. Ja, das würde viel zu hohe Gebühren für Google bedeuten. Und das lässt sich wirtschaftlich einfach nicht machen bei solchen kleinen Beträgen. Ja. Da sind keine Infrastrukturen vorhanden. Also könnte man PayPal zum Beispiel einbauen. Und es sieht auch gut aus, es soll wohl in Zukunft auch ein Bezahlen mit PayPal möglich sein. Nur im Moment geht es eben nur über Google Checkout. Vielleicht sollte man bei Google Checkout mal auch eine Option anbieten, eben in Deutschland zum Beispiel das Abbuchen vom Bankkonto, so dass man es dann zum Beispiel in einem Monat, also praktisch einen Monat zusammenfasst, und dann eben den Gesamtbetrag monatlich abbucht, ja, so wie es dann eben verschiedene Firmen machen. Eben PayPal macht es ja auch ähnlich. Und dann würde das funktionieren. Nur, das ist halt nicht ganz so einfach und deswegen geht es momentan nur mit dem Google Checkout. Aber was für verrückte Gerüchte umgehen, dass Google Checkout zum Beispiel nur in USA und England funktioniert, das ist absoluter Mist. Wer sowas sagt, also da könnte ich also auf die Palme gehen. Ja, Quatsch hoch 10. Natürlich geht das auch in vielen anderen europäischen Ländern, in Deutschland auch wunderbar, ja. Einfach Google Checkout nehmen und los geht's. Ich weiß gar nicht, wo da die Hemmschwelle ist, aber auch das ist mal wieder ein bisschen, sag ich mal, typisch deutsch. Wir machen uns Gedanken, wie wir bezahlen, während in anderen Ländern läuft das Geschäft dann schon. Ja, also, naja. Gut, aber deswegen gibt es auch noch, um das so ein bisschen zu fördern, haben verschiedene Leute Aktionen ins Leben gerufen. Keine Illusion, dass die Aktionen sind alle von Amerikanern ins Leben gerufen worden. Bei uns ist es anscheinend sehr cool, wenn man möglichst wenig bezahlt. Und ich kann es eigentlich nur dann verstehen, wenn man wirklich wenig Geld hat. Ja. Jedenfalls laufen da Aktionen, zum Beispiel der Paid App Pledge. Ja, der wurde von Louis Gray ins Leben gerufen und jetzt von vielen unterstützt. Da soll man, wenn man also eine Android-Applikation gekauft hat, gerade eine Twitter-Nachricht versenden mit dem Hashtag Paid App Pledge. Alles zusammengeschrieben und eventuell noch den Betrag reinschreiben, wie viel diese Anwendung gekostet hat, damit auch die Leute wissen, ja, und dann vor allem die Entwickler wissen, ja, hier, die Android-Benutzer, die kaufen Programme, ja, und so ist es auch, ich sehe da, also was ich an Applikationen gekauft habe, das ist schon interessant, ja. Ich gebe auf jeden Fall, mach da keine, sag ich mal, Spirenzen, wenn mir eine Applikation gefällt und da gibt es eine Pro-Version, wird die gekauft. Und wenn mir eine gefällt und es gibt eine Donate-Version, wo auch gar nichts verbessert wird, traue ich es trotzdem, weil ich einfach die Entwicklung unterstützen möchte. Unabhängig davon, ob das eine Open-Source-Anwendung ist oder nicht, aus einem ganz einfachen Grund. Natürlich bei Open-Source-Anwendungen, da spende ich oder kaufe ich noch umso lieber. Das ist klar. Ja. Ganz einfach, um hier auch zu zeigen, ja, auch bei Android kann man auch Geld machen. Und man kann Geld machen, ja, denn die Entwicklerzahlen steigen auch rapide an. Also nicht nur der Marketplace, die Downloadzahlen, ja, und die Zahlen der Applikationen, sondern eben auch die Anzahl der Entwickler. Und ich muss mal gucken, ob ich den Link hier noch irgendwo finde. Da war nämlich eine Grafik, die zeigt, dass die Anzahl der Entwickler die der Konkurrenz schon deutlich überstiegen hat. Also deutlich. Ja. Es gibt also schon deutlich mehr Android-Entwickler als bei jeder anderen Plattform. Boom. So. Das musst du euch mal jetzt ganz klar verinnerlichen. Ja. Jetzt ist natürlich auch klar, nicht jeder findet das eben besonders toll, wenn er in den Marketplace geht und sieht da viele Applikationen, die er eben nicht sehen möchte, ja, weil er eben andere Interessen hat. Und dann gibt es eben eine Möglichkeit, weil Android ist ja eine offene Plattform und da gibt es die Möglichkeit, dass andere Anbieter ja sozusagen ein Add-on programmieren. Und genau das hat jetzt Swiss Code Monkeys gemacht mit ihrem App Brain. App Brain ist sozusagen ja eine Auswahl aus dem App Store, aus dem Marketplace. Ja. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Also man kann mehrere Sachen wählen. Also man kann zum Beispiel die Hot Apps auswählen. Das sind die, ich glaube, die 10 besten oder bewertesten Apps, die es gibt im Android Marketplace. Und dann gibt es noch verschiedene andere Optionen und man kann alles komplett durchsuchen. Ja. Und das Interessante ist, nicht nur vom Android-Handy, ja, sondern auch über die Webschnittstelle. Also um es nochmal ganz klar zu sagen, es kann jedes Programm, jede App kann gefunden werden. Nur es gibt verschiedene Listen, ja, die so filtern, dass man zum Beispiel eben die beliebtesten Apps sieht oder auch Vorschläge bekommt anhand von den Applikationen, die man bereits auf dem Handy installiert hat. Ja. Wird dann nachgeguckt, was könnte einem interessieren und zack, es gibt auch dafür eine Liste. Und wie gesagt, man kann auch aus dem Web heraus das Ganze benutzen, suchen, komfortabel mit der Tastatur, wunderbar. Auch das wurde ja oft kritisiert, dass man den Android Marketplace eben nicht direkt aus dem Internet erreichen kann, sondern nur vom Handy aus. Und das geht jetzt eben mit dem App Brain auch. Der komplette Market, ja, ist aus dem Internet jetzt richtig schön zu erreichen, kein Thema. Das ist auch eine eigene Bewertungsplattform. Also wer den Kommentar-Spam von Android Marketplace, wie zum Beispiel so geistreiche Bemerkungen wie Rubbish App und ein Stern, ja, wer dann da die Schnauze dann voll hat davon, der kann dann eben diese Bewertung von der Plattform eben auch als Anhaltspunkt nehmen. Und gut, die werden natürlich auch nicht zensiert. Also im Prinzip, ne, wird es da wohl auch nicht lange dauern, bis die Bewertungen auch entsprechend aussehen. Aber soll es halt freie Meinungsäußerung, da kann man nichts dagegen machen. Und ganz interessant ist, dafür gibt es ein kleines Zusatz-Plugin, das nennt sich Fast Web Installer. Und das nutzt die Funktion aus, die ja schon ja, letzte oder vorletzte Woche zu ein paar Spekulationen führte und ein bisschen für Aufregung für Leute, die das noch nicht gewusst haben, dass es eine offizielle Funktion ist, die auch offiziell dokumentiert ist. Also sprich, die Presse hat sich daran mal wieder aufgehangen. Weil es gibt ja die Möglichkeit, dass man mit dem Android-Handy auch von der Ferne aus Apps praktisch installieren kann, also so ein Push-Install nennt sich das, ja. Und auch ein Push-Uninstall. Also der Push-Install wird hier jetzt benutzt, ja, damit man direkt aus der Web-Oberfläche auf das Handy etwas installieren kann. Das geht tatsächlich mit diesem Plugin, das man also ins Handy installiert. Klar, Zugangsdaten muss man natürlich eingeben, damit auch hier eine Verbindung besteht. Sonst könnte ja jeder die Anweisung geben, hier installiert immer was. Ne? Das geht eben da nicht. Und dann wird tatsächlich mit einem Mausklick, ja, wird nach wenigen Sekunden der Installationsvorgang auf dem Handy gestartet. Wahnsinn, oder? Und das heißt, man sucht sich die Applikation aus, install, install, install, zack, und dann wartet man ein bisschen und schon ist es installiert auf dem Handy. Sauber, oder? Also ich finde es sehr, sehr schön. Ich benutze die. Das hat jetzt mein normalen Marketplace hat es also abgelöst. Nur jetzt nicht wegen Marketplace an sich, sondern weil das App Brain ziemlich schnell ist, auch robust läuft und eben eine schönere Verwaltung hat und ich eben per Web Programme installieren kann. Ich hoffe, dass die Firma Swiss Code Monkeys dann noch ein bisschen weitergeht und im nächsten Schritt auch das Uninstall erlaubt vom Web aus, so dass man praktisch seine gesamten Apps komplett managen kann über das Internet. Das wäre eine schöne Sache. Puh, so, jetzt bin ich fix und fertig, ja, mit dem Podcast. Wo ist der Jingle, das Outro? Ah, hier ist es. Boah, was ein Hitze hier. Ich hoffe, es wird bald mal wieder kühler. Also, wir hören uns wieder am Sonntag. Jawohl. Ja, mal sehen, vielleicht auch erst Montag wieder. Nein, es ist tatsächlich so, also jetzt wird nochmal am Montag gesendet, die Rührsportsicht. Ab dem übernächsten Sonntag wird die Wochensicht direkt vor dem Endcast gesendet. Und vielleicht haben da auch dann ein bisschen mehr Zeit von euch, ja, sonntags oder besser. Auf jeden Fall, ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und vergesst nicht, am Sonntag Endcast, wenn ihr Android interessiert seid. Ui. Bis dann, tschüss. Ja, gell? Nicht vergessen, ne? Sonntag, 15 Uhr. Ne? Nicht, dass ihr es vergisst. Endcast. Ja.